Am 11. März gab der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Unter der großen Aufmerksamkeit im In- und Ausland wurde am 10. März in Südkorea das letzte Urteil über die Akzente südkoreanischer Präsidentin Park Geun-hye gefällt. Obwohl sie den erbärmlichen Tod ihres Vaters, der von seinem treuen Untertan erschossen wurde, mit ihren eigenen Augen gesehen hatte, zog sie keine Lehren daraus und zog schließlich, von unermesslicher Machtgier besessen, ins Blaue Haus ein. Doch sie wurde von der Bevölkerung im Stich gelassen und ein Jahr vor dem Ablauf ihrer Amtszeit ihres Präsidentenamtes enthoben. Das ist ein unvermeidliches, tragisches Schicksal des Park Geun-hye-Regimes, das als die zweite Park Chung-hye-Regierung bezeichnet wurde. Es ist die einmütige Meinung der Nation, dass das katastrophale Ende von Park Geun-hye ein historischer Sieg der Gerechtigkeit ist, der der unerschöpflichen Kraft des Volkes zu verdanken ist. Diejenigen, die die Nation verraten und sich wie besessen für die Kriecherei gegenüber den äußeren Kräften und die Auseinandersetzung mit den Landsleuten einsetzen, werden wie Park Geun-hye ein elendes Schicksal erleben. Das ist der unveränderte Standpunkt der TVRK. Auch den USA und weiteren, die dem Volk verlassenen, missgebildeten Abschaum der Menschheit Park Geun-hye zur Seite standen und sich gemein benahmen, wird irgendwann mal so ein Schicksal wie das von der Landesverräterin zuteil. Das ist die ernsthafte Warnung der koreanischen Nation von heute. Das Ende des Landesverrates ist der schändlichste Tod und der letzte Sieg gehört immer dem gerechten und tapferen Volk.